14 Jahre Jesuit. Persönliches und Grundsätzliches von Graf Paul von Hohnsbruch. Volksausgabe 2. Band 1880 bis 1892. Scholastik, die letzten Jahre im Orden von damals bis heute. 1. bis 10. Tausend, Druck und Verlag von Breitkopf und Hertel, Leipzig, 1912. Vorgelesen für Unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010.